Ach, sagte Melusine, wer es Ihnen glaubt, Baronin. Aber lassen wir so heikle Fragen. Und hören wir lieber von dem, den ich bin beschämt darüber, in so wenig verbindlicher Weise vergessen konnte, von unserem Wundermann mit der Studentenliebe, von dem Säulenheiligen, der reinen Herzens ist. Und vor allem von dem Schöpfer und geistigen Nährvater unseres Freundes Stechlin. Emir, was ist mit ihm? An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Das könnte uns beinahe genügen, aber ich bin doch für ein weiteres. Und so denn, attention au jeu, unser Freund Stechlin hat das Wort. Ja, unser Freund Stechlin hat das Wort, wiederholte Woldemar. So sagen Sie, gütigst Frau Gräfin, aber dem nachzukommen ist nicht so leicht. Vorhin da war ich im Zuge, jetzt wieder damit anfangen, das hat seine Schwierigkeiten. Und dann erwarten die Damen immer eine Liebesgeschichte, selbst wenn es sich um einen Mann handelt, den ich, was diese Dinge betrifft, so wenig versprechend eingeführt habe. Sie gehen also, wie heute schon mehrfach, ich erinnere nur an das Eierhäuschen, einer grausamen Enttäuschung entgegen. Keine Ausflüchte. Nun, so sei es denn. Ich muss es aber auf einem Umwege versuchen und Ihnen bei der Gelegenheit als nächstes schildern, wie meine letzte Begegnung mit Lorenzen verlief. Er war, als ich bei ihm eintrat, in ersichtlich großer Erregung. Und zwar über ein Büchelchen, das er in Händen hielt. Und ich will raten, was es war, unterbrach Melusine. Nun? Ein Buch von Tolstoi. Etwas mit viel Opfer und Entsagung. Anpreisung von Askese. Sie sind auf dem richtigen Wege, Gräfin. Nur nicht geografisch. Es handelt sich nämlich nicht östlich um einen Russen, sondern westlich um einen Portugiesen. Um einen Portugiesen, lachte die Baronin. Oh, ich kenne welche. Sie sind alle so klein und gelblich. Und einer fand einen Seeweg, freilich schon lange her. Ist es nicht so? Gewiss, Frau Baronin, es ist so. Nur der, um den es sich hier handelt, das ist keiner mit einem Seeweg, sondern bloß ein Dichter. Ach, dessen erinnere ich mich auch, ja. Ich habe sogar seinen Namen auf der Zunge mit einem großen C, fängt er an, aber Calderon ist es nicht. Nein, Calderon ist es nicht. Es deckt sich da manches auch schon rein landkartlich, nicht mit dem, um den sich's hier handelt. Und es ist überhaupt kein alter Dichter, sondern ein neuer. Und heißt João de Deus. João de Deus? Wiederholte die Gräfin schon der Name sonderbar. Und was war es mit dem? Tja, was war es mit dem? Dieselbe Frage tat ich auch, und ich habe nicht vergessen, was Lorenzen mir antwortete. Dieser João de Deus, so etwa waren seine Worte, war genau das, was ich wohl sein möchte, wonach ich suche, seit ich zu leben, wirklich zu leben angefangen, und wovon es beständig draußen in der Welt heißt, es gäbe dergleichen nicht mehr. Aber es gibt dergleichen noch, es muss dergleichen geben oder doch wiedergeben. Unsere ganze Gesellschaft, und nun gar erst das, was sich im Besonderen so nennt, ist aufgebaut auf dem Ich. Das ist ihr Fluch, und daran muss sie zugrunde gehen. Die 10 Gebote, das war der alte Bund. Der neue Bund aber hat ein anderes, ein einziges Gebot. Und das klingt aus in »Und du hättest der Liebe nicht?« Ja, so sprach Lorenzen, fuhr Woldemar nach einer Pause fort, und sprach auch noch anderes, bis ich ihn unterbrach und ihm zurief, »Aber Lorenzen, das sind ja bloß Allgemeinheiten. Sie wollten mir Persönliches von João de Deus erzählen. Was ist mit dem? Wer war er? Lebt er? Oder ist er tot?« »Er ist tot. Aber seit kurzem erst. Und von seinem Tode spricht das kleine Heft hier. Höre.« Und nun begann er zu lesen. Das aber, was er las, das lautete etwa so. »Und als er nun tot war, der João de Deus, da gab es eine Landestrauer. Und alle Schulen der Hauptstadt waren geschlossen. Und die Minister und die Leute vom Hof und die Gelehrten und die Handwerker, alles folgte dem Sarge, dicht gedrängt. Und die Fabrikarbeiterinnen hoben schluchzend ihre Kinder in die Höhe und zeigten auf den Toten und sagten: Un santo, un santo. Und sie taten so und sagten so, weil er für die Armen gelebt hatte und nicht für sich. »Das ist schön«, sagte Melusine. »Ja, das ist schön«, wiederholte Woldemar. »Und ich darf hinzusetzen, in dieser Geschichte haben Sie nicht bloß den Juan de Deusch, sondern auch meinen Freund Lorenzen. Er ist vielleicht nicht ganz wie sein Ideal, aber Liebe gibt Ebenbürtigkeit.« »Und so schlage ich denn vor«, sagte die Baronin, »dass wir den mit dem C, dessen Name mir übrigens noch einfallen wird, vorläufig absetzen und statt seiner den neuen mit dem D leben lassen. Und natürlich unseren Lorenzen dazu.« »Ja, leben lassen«, lachte Woldemar, »aber womit, worin? Le jour de fête?« Und er wies auf das Eierhäuschen zurück. »In dieser Notlage wollen wir uns helfen, so gut es geht, und uns statt anderer Beschwörung einfach die Hände reichen. Selbstverständlich über Kreuz. Hier, erst Stechlin und Armgard, und dann Melusine und ich.« Und wirklich, sie reichten sich in heiterer Feierlichkeit die Hände. Gleich danach aber traten die beiden alten Herren an die Gruppe heran, und der Baron sagte: »Das ist ja wie Rütli. Mehr, mehr, ach, Freiheit. Was ist Freiheit gegen Liebe?« »So hat's denn eine Verlobung gegeben?« »Nein, noch nicht«, lachte Melusine. Wahl in Rheinsberg-Wutz. Der andere Morgen rief Woldemar zeitig zum Dienst. Als er um 9 Uhr auf sein Zimmer zurückkehrte, fand er auf dem Frühstückstisch Zeitungen und Briefe. Darunter war einer mit einem ziemlich großen Siegel. Der Lack war schlecht und der Brief überhaupt von sehr unmodischer Erscheinung, ein bloß zusammengelegter Quartbogen. Woldemar, nach Poststempel und Handschrift sehr wohl wissend, woher und von wem dieser Brief kam, schob ihn, während Fritz den Tee brachte, beiseite. Und erst als er eine Tasse genommen und länger als nötig dabei verweilt hatte, griff er wieder nach dem Brief und drehte ihn zwischen Daumen und Zeigefinger. »Ich hätte mir nach dem gestrigen Abend heute früh was anderes gewünscht als gerade diesen Brief.« Und während er das so vor sich hin sprach, standen ihm, er mochte wollen oder nicht, die letzten Wutzer Augenblicke wieder vor der Seele. Die Tante hatte, kurz bevor er das Kloster verließ, noch einmal vertraulich seine Hand genommen und ihm bei der Gelegenheit ausgesprochen, was sie seit lange bedrückte. »Das Junggesellenleben, Woldemar, taugt nichts. Dein Vater war auch schon zu alt, als er sich verheiratete. Ich will nicht in deine Geheimnisse eindringen, aber ich möchte doch fragen dürfen, wie stehst du dazu?« »Nun, ein Anfang ist gemacht, aber doch erst obenhin.« »Berlinerin?« »Ja und nein. Die junge Dame lebt seit einer Reihe von Jahren in Berlin und liebt unsere Stadt über Erwarten. Insoweit ist sie Berlinerin. Aber eigentlich ist sie doch keine. Sie wurde drüben in London geboren und ihre Mutter war eine Schweizerin. Um Gottes Willen. Ich glaube, liebe Tante, du machst dir falsche Vorstellungen von einer Schweizerin. Du denkst sie dir auf einer Alm und mit einem Milchkübel.« »Ich denke sie mir gar nicht, Woldemar. Ich weiß nur, dass es ein wildes Land ist.« »Ein freies Land, liebe Tante.« »Ja, das kennt man. Und wenn du das Spiel noch einigermaßen in der Hand hast, so beschwöre ich dich.« An dieser Stelle war, wie schon vorher durch Fix, abermals, weil eine Störung kam, das Gespräch mit der Tante auf andere Dinge hingeleitet worden. Und nun hielt er ihren Brief in Händen und zögerte, das Siegel zu brechen. »Ich weiß, was drin steht, und ängstige mich doch beinahe. Wenn es nicht Kämpfe gibt, so gibt es wenigstens Verstimmungen, und die sind womöglich noch fataler. Aber was hilft es?« Und nun brach er den Brief auf und las. »Ich nehme an, mein lieber Woldemar, dass du meine letzten Worte noch in Erinnerung hast. Sie liefen auf den Rat und die Bitte hinaus, gib auch in dieser Frage die Heimat nicht auf. Halte dich, wenn es sein kann, an das Nächste. Schon unsere Provinzen sind so sehr verschieden. Ich sehe dich über solche Worte lächeln, aber ich bleibe doch dabei. Was ich Adel nenne, das gibt es nur noch in unserer Mark und in unserer alten Nachbar- und Schwesterprovinz, ja, da vielleicht noch reiner als bei uns. Ich will nicht ausführen, wie es bei schärferem Zusehen auf dem adligen Gesamtgebiete steht, aber doch wenigstens ein paar Andeutungen will ich machen. Ich habe sie von allen Arten gesehen. Das sind zum Beispiel die rheinischen jungen Damen, also die von Köln und Aachen. Nun ja, die mögen ganz gut sein, aber sie sind katholisch. Und wenn sie nicht katholisch sind, dann sind sie was anderes, wo der Vater erst geadelt wurde. Neben den rheinischen haben wir dann die westfälischen. Über die ließe sich reden. Aber Schlesien, die schlesischen Herrschaften, die sich mitunter auch Magnaten nennen, sind alle so gut wie polnisch und leben vom Jeu und haben die hübschesten Erzieherinnen, immer ganz jung. Da macht es sich am leichtesten. Und dann sind da noch weiterhin die preußischen, das heißt die ostpreußischen, wo schon alles aufhört. Nun, die kenne ich. Die sind ganz wie ihre Litauer, füllen und schlagen aus und beknabbern alles. Und je reicher sie sind, desto schlimmer. Und nun wirst du fragen, warum ich gegen andere so streng und so sehr für unsere Mark bin, ja speziell für unsere Mittelmark. Deshalb, mein lieber Woldemar, weil wir in unserer Mittelmark nicht so bloß äußerlich in der Mitte liegen, sondern weil wir auch in allem die rechte Mitte haben und halten. Ich habe mal gehört, unser märkisches Land sei das Land, drin es nie Heilige gegeben, drin man aber auch keine Ketzer verbrannt habe. Sieh, das ist es, worauf es ankommt. Mittelzustand. Darauf baut sich das Glück auf. Und dann haben wir hier noch zweierlei. In unserer Bevölkerung die reine Lehre und in unserem Adel das reine Blut. Die, wo das nicht zutrifft, die kennt man. Einige meinen freilich das, was sie das Geistige nennen, das litte darunter. Das ist aber alles Torheit. Und wenn es litte, es leidet aber nicht, so schadet das gar nichts. Wenn das Herz gesund ist, ist der Kopf nie ganz schlecht. Auf diesen Satz kannst du dich verlassen. Und so bleibe denn, wenn du suchst, in unserer Mark. Und vergiss nie, dass wir das sind, was man so brandenburgische Geschichte nennt. Am eindringlichsten aber lass dir unsere Rheinsberger Gegend empfohlen sein, von der mir selbst Coselegé, trotzdem seine Freunde behaupten, er betrachte sich hier bloß wie in Verbannung und sehne sich fort nach einer Berliner Domstelle, von der mir selbst Coselegé sagte, wenn man sich die preußische Geschichte genau ansieht, so findet man immer, dass sich alles auf unsere alte liebe Grafschaft zurückführen lässt. Da liegen die Wurzeln unserer Kraft. Und so schließe ich denn mit der Bitte, heirate heimisch und heirate lutherisch. Und nicht nach Geld, Geld erniedrigt. Und halte dich dabei versichert, der Liebe deiner dich herzlich liebenden Tante und Patin Adelheid von St. Woldemar lachte. Heirate heimisch und heirate lutherisch, das höre ich nun schon seit Jahren. Und auch das dritte höre ich immer wieder, Geld erniedrigt. Aber das kenne ich, wenn's nur recht viel ist, kann es schließlich auch eine Chinesin sein. In der Mark ist alles Geldfrage. Geld, weil keins da ist, spricht Person und Sache heilig. Und was noch mehr sagen will, beschwichtigt zuletzt auch den Eigensinn einer alten Tante. Während er so lachend vor sich hin sprach, überflog er noch einmal den Brief und sah jetzt, dass eine Nachschrift an den Rand der vierten Seite gekritzelt war. Eben war Katzler hier, der mir von der am Sonnabend in unserem Kreise stattfindenden Nachwahl erzählte. Dein Vater ist aufgestellt worden und hat auch angenommen. Er bleibt doch immer der Alte. Gewiss wird er sich einbilden, ein Opfer zu bringen. Er litt von Jugend auf an solchen Einbildungen. Aber was ihm ein Opfer bedünkte, waren bei Lichte besehen immer bloß Eitelkeiten. Deine A. von St. Es war so, wie die Tante geschrieben. Dubslav hatte sich als konservativen Kandidaten aufstellen lassen. Und wenn für Woldemar noch Zweifel darüber gewesen wären, so hätten einige am Tage darauf von Lorenzen eintreffende Zeilen diese Zweifel beseitigt. Es hieß in Lorenzens Brief: Seit deinem letzten Besuch hat sich hier allerlei Großes zugetragen. Noch am selben Abend erschienen Gundermann und Coselegé und drangen in deinen Vater zu kandidieren. Er lehnte zunächst natürlich ab, er sei weltfremd und verstehe nichts davon. Aber damit kam er nicht weit. Courcelles-Léger, der, was ihm auch später von Nutzen sein wird, immer ein paar Anekdoten auf der Pfanne hat, erzählte ihm sofort, dass er vor Jahren schon als ein von Bismarck zum Finanzminister Ausersehener sich in gleicher Weise mit einem Ich-verstehe-nichts-davon aus der Affäre ziehen wollte. Er der bismarckisch prompten Antwort begegnet sei, darum wähle ich Sie ja gerade, mein Lieber. Eine Geschichte, der dein Vater natürlich nicht widerstehen konnte, kurzum, er hat eingewilligt. Von Herumreisen ist selbstverständlich Abstand genommen worden, ebenso vom Reden halten. Schon nächsten Sonnabend haben wir Wahl. In Rheinsberg, wie immer, fallen die Würfel. Ich glaube, er siegt. Nur die Fortschrittler können in Betracht kommen und allenfalls die Sozialdemokraten, wenn vom Fortschritt, was leicht möglich ist, einiges abbröckelt. Unter allen Umständen schreibe deinem Papa, dass du dich seines Entschlusses freutest. Du kannst es mit gutem Gewissen. Bringen wir ihn durch, so weiß ich, dass kein Besserer im Reichstag sitzt und dass wir uns alle zu seiner Wahl gratulieren können. Er sich persönlich allerdings auch, denn sein Leben hier ist zu einsam. So sehr, dass er, was doch sonst nicht seine Sache ist, mitunter darüber klagt. Das war das, was ich dich wissen lassen musste. Sonst nichts Neues vor Paris. Krippenstapel geht in großer Aufregung einher, ich glaube wegen unserer auf Donnerstag in Stechlin selbst angesetzten Vorversammlung, wo er mutmaßlich seine herkömmliche Rede über den Bienenstaat halten wird. Empfiehl mich deinen zwei liebenswürdigen Freunden, besonders Chaco, wie immer, dein alter Freund Lorenzen. Woldemar, als er gelesen, wusste nicht recht, wie er sich dazu stellen sollte. Was Lorenzen da schrieb, dass kein Besserer im Hause sitzen würde, war richtig. Aber er hatte trotzdem Bedenken und Sorge. Der Alte war durchaus kein Politiker. Er konnte sich also stark in die Nesseln setzen, ja vielleicht zur komischen Figur werden. Und dieser Gedanke war ihm, dem Sohne, der den Vater schwärmerisch liebte, sehr schmerzlich. Außerdem blieb doch auch immer noch die Möglichkeit, dass er in dem Wahlkampf unterlag. Diese Bedenken Woldemars waren nur allzu berechtigt. Es stand durchaus nicht fest, dass der alte Dubslav, so beliebt er selbst bei den Gegnern war, als Sieger aus der Wahlschlacht hervorgehen müsse. Die Konservativen hatten sich freilich daran gewöhnt, Rheinsberg-Wutz als eine Hochburg anzusehen, die der staatserhaltenden Partei nicht verloren gehen könne. Diese Vorstellung aber war ein Irrtum. Und die bisherige Reverenz gegen den alten Kochschädel wurzelte lediglich in etwas Persönlichem. Nun war ihm Dubslav an Ansehen und Beliebtheit freilich ebenbürtig, aber das mit der ewigen persönlichen Rücksichtnahme musste doch mal ein Ende nehmen, und das Anrecht, das sich der alte Kochschädel ersessen hatte, mit diesem musste es vorbei sein, eben weil sich's endlich um einen neuen handelte. Kein Zweifel, die gegnerischen Parteien regten sich, und es lag genau so, wie Lorenzen an Woldemar geschrieben, dass ein Fortschrittler, aber auch ein Sozialdemokrat gewählt werden könne. Wie die Stimmung im Kreise wirklich war, das hätte der am besten erfahren, der im Vorübergehen an der Kontortür des alten Baruch Hirschfeld gehorcht hätte. »Lass dir sagen, Isidor, du wirst also wählen den guten alten Herrn von Stechlin.« »Nein, Vater, ich werde nicht wählen den guten alten Herrn von Stechlin.« »Warum nicht? Ist er doch ein lieber Herr und hat das richtige Herz.« »Das hat er, aber er hat das falsche Prinzip.« »Isidor, sprich mir nicht von Prinzip. Ich hab dich gesehen, als du hast charmiert mit dem Mariechen von nebenan und hast dir aufgebunden das Schürzenband. Und sie hat dir gegeben einen Klaps. Du hast gebuhlt um das christliche Mädchen und du buhlst jetzt, wo die Wahl kommt, um die öffentliche Meinung.« Und das mit dem Mädchen, das habe ich dir verziehen, aber der öffentliche Meinung verzeih ich dir nicht. Wirst du, Vaterleben, haben wir doch die neue Zeit. Und wenn ich wähle, wähle ich für die Menschheit. Geh mir, Isidor, die kenne ich. Die Menschheit, die will haben, aber nicht geben. Und jetzt wollen sie auch noch teilen. Lasse teilen, Vater. Gott der Gerechte, was meinst du, was du kriegst? Nicht den zehnten Teil. Und ähnlich ging es in den anderen Ortschaften. In Wutz sprach Fix für das Kloster und die Konservativen im Allgemeinen, ohne dabei Dubslav in Vorschlag zu bringen, weil er wusste, wie die Domina zu ihrem Bruder stand. Ein Linkskandidat aus Kremmen schien denn auch in der Wutzer Gegend die Oberhand gewinnen zu wollen. Noch gefährlicher für die ganze Grafschaft aber war ein Wanderapostel aus Berlin, der von Dorf zu Dorf zog und die kleinen Leute dahin belehrte, dass es ein Unsinn sei, von Adel und Kirche was zu erwarten. Die vertrösteten immer bloß auf den Himmel. 8-stündiger Arbeitstag und Lohnerhöhung und Sonntagspartie nach Finkenkrug, das sei das Wahre. So zersplitterte sich's aller Orten. Aber wenigstens um den Stechlin herum hoffte man der Sache noch Herr werden und alle Stimmen auf Dubslav vereinigen zu können. Im Dorfkruge wollte man zu diesem Zwecke beraten und Donnerstag 7 Uhr war dazu festgesetzt. Der Stechliner Krug lag an dem Platze, der durch die Kreuzung der von Wutz her heranführenden Kastanienallee mit der eigentlichen Dorfstraße gebildet wurde und war unter den 4 hier gelegenen Eckhäusern das stattlichste. Vor seiner Front standen ein paar uralte Linden und 3-4 Stehkrippen waren bis dicht an die Hauswand herangeschoben, aber alle ganz nach links hin, wo sich Eckladen und Gaststube befanden, während nach der rechten Seite hin der große Saal lag, in dem heute Dubslav, wenn nicht für die Welt, so doch für Rheinsberg-Wutz, und wenn nicht für Rheinsberg-Wutz, so doch für Stechlin und Umgegend, proklamiert werden sollte. Dieser große Saal war ein 5-fenstriger Längsraum, der schon manchen Schottischen erlebt, was er in seiner Erscheinung auch heute nicht zu verleugnen trachtete. Denn nicht nur waren ihm alle seine blanken Wandleuchter verblieben, auch die mächtige Bassgeige, die jedes Mal wegzuschaffen viel zu mühsam gewesen wäre, guckte schräg gestellt mit ihrem langen Halse von der Musikempore her über die Brüstung fort. Unter dieser Empore, quer durch den Saal hin, stand ein für das Komitee bestimmter länglicher Tisch mit Tischdecke, während auf den links und rechts sich hinziehenden Bänken einige 20 Vertrauensmänner saßen, denen es hinterher oblag, im Sinne der Komiteebeschlüsse weiterzuwirken. Die Vertrauensmänner waren meist wohlhabende Stechliner Bauern, untermischt mit offiziellen und halboffiziellen Leuten aus der Nachbarschaft, Förster und Waldhüter und Vormänner von den verschiedenen Glas- und Teeröfen. Zu diesen gesellte sich noch ein Torfinspektor, ein Vermessungsbeamter, ein Steueroffiziant und schließlich ein gescheiterter Kaufmann, der jetzt Agent war und die Post besorgte. Natürlich war auch Landbriefträger Brose da, samt der gesamten Sicherheitsbehörde, Fußgendarm Unke und Wachtmeister Pyterke von der reitenden Gendarmerie. Pyterke gehörte nur halb mit zum Revier, es war das immer ein strittiger Punkt. Er schien aber trotzdem mit Vorliebe bei Versammlungen der Art. Es gab nämlich für ihn nichts Vergnüglicheres, als seinen Kameraden und Amtsgenossen Unke bei solcher Gelegenheit zu beobachten und sich dabei seiner ungeheuren, übrigens durchaus berechtigten Überlegenheit als schöner Mann und ehemaliger Gardekürassier bewusst zu werden. Unke war ihm der Inbegriff des Komischen. Und wenn ihn schon das rote, verkupferte Gesicht an und für sich amüsierte, so doch viel, viel mehr noch der gefärbte Schuhbürstenbackenbart, vor allem aber das Augenspiel, mit dem er den Verhandlungen zu folgen pflegte. Pyterke hatte recht, Unke war wirklich eine komische Figur. Seine Miene sagte beständig, an mir hängt es. Dabei war er ein höchst gutmütiger Mann, der nie mehr als nötig aufschrieb und auch nur selten auflöste. Der Saal hatte nach dem Flur hin 3 Türen. An der Mitteltür standen die beiden Gendarmen und rückten sich zurecht, als sich der Vorsitzende des Komitees mit dem Glockenschlag 7 von seinem Platz erhob und die Sitzung für eröffnet erklärte. Dieser Vorsitzende war natürlich Oberförster Katzler, der heute statt des bloßen schwarz-weißen Bandes sein bei Sainte-Marie-aux-Chênes erworbenes eisernes Kreuz in Substanz eingeknüpft hatte. Neben ihm saßen Superintendent Coselleger und Pastor Lorenzen, an der linken Schmalseite Krippenstapel, an der rechten Schulze Kluckhuhn, letzterer auch dekoriert, und zwar mit der Düppel-Medaille, trotzdem er bei Düppel in Reserve gestanden. Er scherzte gern darüber und sagte, während er seine beneidenswerten Zähne zeigte, »Ja, Kinder, so geht es. Bei Alsen war ich, aber bei Düppel war ich nicht, und dafür habe ich nur die Düppel-Medaille.« Schulze Kluckhuhn war überhaupt eine humoristisch angeflogene Persönlichkeit, Liebling des alten Dubslav, und trat immer, wenn sich die alten Kriegerbundleute von 66 und 70 aufs hohe Pferd setzen wollten, für die von 64 ein. Ja, 64, Kinder, da fing es an. Und aller Anfang ist schwer, anfangen ist immer die Hauptsache, das andere kommt dann schon wie von selbst. Ein alter Globsower, der bei Spichern mitgestürmt und sich durch besondere Tapferkeit hervorgetan hatte, war denn auch, bloß weil er einer von anno 70 war, ein Gegenstand seiner besonderen Bemängelungen. Ich will ja nicht sagen, Tübbecke, dass es bei Spichern gar nichts war. Aber gegen Düppel bin ich auch nicht mit dabei gewesen. Gegen Düppel war es gar nichts. Wie war es denn bei Spichern, wovon du so viel rätst, als ob sich 64 daneben verstecken müsste? Bei Spichern, da waren Menschen oben, aber bei Düppel, da waren Schanzen oben. Und ich sag dir, Schanzen mit einem Turm drin, da pfeift's ganz anders. Das heißt, vom Pfeifen war schon eigentlich gar keine Rede mehr. Eine Folge dieser Anschauung war es denn auch, dass in den Augen Kluckhuns der Pionier Klinke, der bei Düppel unter Opferung seines Lebens den Palisadenpfahl von Schanze 3 weggesprengt hatte, der eigentliche Held aller drei Kriege war und alles in allem nur einen Rivalen hatte. Dieser eine Rivale stand aber drüben auf Seite der Dänen und war überhaupt kein Mensch, sondern ein Schiff und hieß Rolf Krake. Tja, Kinder, wie wir nun da so rübergondelten, da lag das schwarze Biest immer dicht neben uns und sah aus wie ein Sarg. Und wenn es gewollt hätte, so wäre es auch alle mit uns gewesen und bloß noch plumps in den Alsensund. Und weil wir das wussten, schossen wir immer drauf los. Denn wenn einem so zumute ist, dann schießt der Mensch immer zu. Ja, Rolf Krake war eine fatale Sache für Kluckhuhn gewesen. Aber dasselbe schwarze Schiff, das ihm damals so viel Furcht und Sorge gemacht hatte, war doch auch wieder ein Segen für ihn geworden. Und man durfte sagen, sein Leben stand seitdem im Zeichen von Rolf Krake. Wie Gundermann immer der Sozialdemokratie das Wasser abstellen wollte, so verglich Kluckhuhn alles zur Sozialdemokratie Gehörige mit dem schwarzen Ungetüm im Alsensund. Ich sag euch, was sie jetzt die soziale Revolution nennen, das liegt neben uns wie damals Rolf Krake. Bebel wartet bloß und mit eins fegt er dazwischen.